Dann bedanke ich mich für die kurze, aber trotzdem nette Vorstellung. Was die Sache mit den Falken angeht, da könnt ihr Julika viel mehr zu fragen als mich. Ich hatte bis vor einem halben Jahr mit dem Verband nicht so viel zu tun. Bin trotzdem froh, dass ich da als Bildungsreferent arbeiten kann. Wie viel oder wie wenig das mit dem zu tun hat, was ich vorher so gemacht habe, sei mal dahingestellt. Zu den Sachen, die ich vorher gemacht habe, also genau ein Jahr vorher, im letzten Jahr, gehört ein Buch, was ich geschrieben habe, was erschienen ist. Auf eine Art ist es heute Abend auch eine Buchpräsentation. Ich kann mir das mal durchgeben. Genau, das war auch mein Gedanke. Da ich nicht allzu lange reden will und euch schon gar nicht den Inhalt nacherzählen möchte, das könnt ihr gegebenenfalls lesen. Ich habe auch zwei Exemplare mit zum vergünstigsten Preis, also 10 Euro günstiger als der Ladenpreis. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich natürlich nicht den ganzen Inhalt dieses Buches namens Staatsfetischismus heute Abend behandeln kann, will ich auch bei dem, was ich ausgewählt habe, anzudiskutieren oder zur Beratung zu stellen, möglichst knapp bleiben. Ich habe mich daher entschieden, den Text vorzulesen. Ich werde sicherlich trotzdem den einen oder anderen Exkurs machen. Das ist leider oder zum Glück bei mir unvermeidlich. Aber das Gelesene beschleunigt und strukturiert die Sache doch etwas. Sollte ich zu schnell, zu langsam, zu laut oder zu leise sein, könnt ihr das ja entsprechend anmerken oder mich darauf aufmerksam machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich sehr über die Einladung nach Freiburg von der Initiative Sozialistisches Forum, von Julika und ursprünglich auch mal von Jochen. Das hatte ein bisschen Vorlauf, diese Veranstaltung. Im Ankündigungstext konntet ihr lesen, dass ich letztes Jahr ein Buch mit dem Titel Staatsfetischismus publiziert habe. Dieses Buch ist für mich in zweifacher Hinsicht mit der ISF und mit dem Saira Verlag verbunden, weshalb das für mich auch nicht nur irgendeine Veranstaltung ist, sondern eine im bestimmten Sinne auch anstehende Gelegenheit zur Diskussion. Ein Anstoß für meine eigenen Überlegungen war das Buch Fetisch und Freiheit von Stefan Griegert, das 2007 im Saira Verlag erschienen ist. Darin gibt es das Kapitel Nummer 10, Staat und Nation als konkreter Fetisch. In diesem Kapitel gibt es wiederum drei Unterkapitel, Warenfetisch und Staatsfetisch, Nationalstaat und Nationalismus und schließlich Deutschland, Besonderes und Allgemeines. Zudem gibt es in diesem Kapitel auch eine Menge Namen von Theoretikerinnen, die sich mehr oder weniger intensiv mit dem Fetischcharakter moderner Staatlichkeit befasst haben. Ein Anliegen, das ich teile, heute aber nicht in den Mittelpunkt rücken möchte, ist die Erinnerung all dieser Bemühungen. Beginnend mit der Kritik des Waren-, Geld-, Kapital- und Zinsfetisch bei Karl Marx und seiner Staatskritik, über Kritiken des Rechtsfetischismus bei Eugen Paschukanis und Georg Lukacs in den 1920er Jahren, über die kritische Theorie und die sogenannte Staatsableitungsdebatte der 1970er Jahre lässt sich einiges finden, um auch eine besondere Strömung staatsfeindlichen Denkens freizulegen. So viel im Grunde auch der Kurzabriss des Inhaltsverzeichnisses. Wenn ihr da reinblättert, werdet ihr das nachprüfen können. Der besondere Vorteil einer solchen Gelegenheit wie heute, dabei muss ich einige Unterstellungen machen, nämlich bei einer so lange andauernden Veranstaltungsreihe, wo ich davon ausgehe, ihr sitzt bestimmt auch nicht das erste Mal zusammen, um über Themen aus dem weitesten Umkreis der kritischen Theorie zu diskutieren. Der Vorteil davon ist für mich, dass ich mich nun traue, einige Vortragsregeln gründlich zu missachten. Ich werde nicht mit wissenschaftlichen Definitionen beginnen, was Staaten sind und wieso der Staat eine Form kapitalistischer Vergesellschaftung ist. Ich werde auch nicht mit einer Rekonstruktion der marxischen Fetischkritik beginnen